Ja, ist auch. Bitte schön. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ich bin auf dieser Station als Assistenzärztin tätig und würde gerne mit Ihnen heute das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, klar, logisch, ja. Ja. Zuerst, ich möchte ein paar persönliche Daten aufnehmen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Manfred Simon. Manfred Simon, könnten Sie Ihren Nachname und Vorname buchstabieren? Ja, der Nachname ist Simon. Mhm. Ja. Simon und der Vorname ist Manfred, MANFRED. Ja. Ja, okay, Herr Simon. Herr Simon, wie alt Genau. sind Sie? Ich bin schon 74. Und wann sind Sie genau geboren? Am 25. April 48. Okay. Herr Simon, wie groß sind Sie? Ich bin, ja, ich glaube immer noch 1,78. Und wie viel wiegen Sie zurzeit? Ja, ich wiege noch 89 Kilo. Okay, Herr Simon, was kann ich für Sie tun? Ja, also mir geht es seit einer ganzen Weile nicht gut. Und jetzt habe ich immer so Luftnot, wenn ich die Treppe hochlaufe. Dann kriege ich mit einmal gar keine Luft mehr und habe auch das Gefühl, mein Herz schlägt ganz schnell. Und dann muss ich also stehen bleiben und eine Pause machen. Am liebsten würde ich mir einen Stuhl auf den Treppenabsatz stellen. Und ja, ein bisschen Husten habe ich schon immer. Aber das ist jetzt ein bisschen schlimmer geworden. Seit wann haben Sie diese Husten? Also eigentlich huste ich schon seit 4 Jahren. Aber ja, ich habe ja auch früher viel geraucht und naja, gut, in meinem Alter, ne, da hustet man halt mal. Aber jetzt kommt da mit einmal so blutiges Zeug raus und ja, das fühlt sich jetzt nicht so gut an. Und seit wann sind diese Husten schlimmer geworden? Ja, Und vielleicht so im letzten Vierteljahr. okay, letzten Vierteljahr. Und Sie haben einmal Blut im Auswurf. Ja, das ist schon häufiger. Häufiger, okay. Sind diese Blut rot oder braun? Oh, ja, das sieht so komisch rötlich aus, ja. Rötlich, wie eine Linie, wie Streifen, glaube ich. Ja, irgendwie so, ja. Okay, Herr Simon, seit wann haben Sie diese Atemnot-Beschwerden? Beim Ja, Treppen hoch? das ist jetzt in den letzten Wochen schlimmer geworden. Ja, also ja, dass ich nicht mehr so gut die Treppe hochgekommen bin, das war jetzt schon längere Zeit, aber dass ich so das Gefühl habe, ich kriege überhaupt gar keine Luft mehr und dass mir das Herz so doll klopft, das ist jetzt eigentlich erst seit kurzem. Und deswegen habe ich auch gedacht, ich muss jetzt mal hierher kommen. Okay, Sie haben das Richtige gemacht. Okay, ich möchte fragen, gibt es bestimmte Auslöser für Ihre Atemnot, Häuser, Treppen hochgehen? Können Sie gut laufen oder gut schlafen? Ja, also beim Schlafen, da habe ich schon so meine Nöte, nachts einzuschlafen. Und zwischendurch muss ich natürlich auch mal rausgehen, um auf die Toilette zu gehen. Ja, aber ja, und dann muss ich nachts natürlich schon auch husten. Das ist schon richtig, ja. Und mit wie viel Kissen schlafen Sie? Ja, so zwei habe ich da schon, ja, zwei dicke. Seit wann haben Sie diese Schlafstörungen? Ach, Auch seit lange? Schon das lange. habe ich schon lange, ja. Und haben Sie Schwellungen an Ihren Beinen bemerkt? Schwellung an den Beinen, das ist mir nicht aufgefallen. Und Sie haben gesagt, dass Sie Herzrasen haben. Ja, das ist, wenn ich die Treppe hochgehe, ne, und wenn ich so schrecklich husten muss. Dann denke ich immer, das kommt alles zusammen. Okay, haben Sie Fieber? Fieber glaube ich nicht. Ich habe das jetzt nicht gemessen, aber Ich glaube nicht, dass ich Fieber habe. Aber ich Und fühle mich so ein bisschen schlapp. Das stimmt schon, schlapp. ne? Sie fühlen sich schlapp. Seit wann? Seit schon lange auch? Ja, jetzt seit ein paar Monaten dafür so, ja, nicht schon die ganzen Jahre, aber so in den letzten Monaten, ja, fühle ich mich schon schlechter. Okay, Sie haben gesagt, dass Sie früher viel geraucht haben. Rauchen Ja. Sie noch, immer noch? Ja, ich rauche hin und wieder, also ja, so ein, zwei Pfeifen am Tag rauche ich noch. Ein, zwei Pfeifen. Ja, Seit und wann? früher habe ich aber ordentlich Zigaretten geraucht, ne? Wie viel? Aber da konnte ich natürlich nicht so schnell davon abkommen. Okay, Da habe ich so, wie viel Zigaretten haben Sie damals geraucht und wie viele Jahre? boah, meine ganze Berufstätigkeit habe ich eigentlich immer geraucht. Ich habe bestimmt 40 Jahre habe ich so am Tag anderthalb Päckchen geraucht. Und jetzt rauchen Sie ein, zwei Pfeifen seit wann? Seit wie Ja, viel? seit 10 Jahren ungefähr. So Okay. ganz kann ich es doch nicht lassen. Okay, ich verstehe. Und haben Sie Schmerzen in Ihrem Brustkorb oder etwas anderes? Ja, beim Husten tut es halt so weh, ne? Wo genau haben Sie diese Schmerzen? Ja, ich habe so das Gefühl, wenn ich huste, dass mir das dann schon so im Brustkorb so weh tut. Wie stark sind diese Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? 1 bedeutet sehr leicht, Ach, ich 10 kann die bedeutet. ja aushalten. Also, ja, vielleicht so fünf oder so. Oder vier. Okay, ich verstehe. Und strahlen diese Schmerzen irgendwohin aus? Nö, eigentlich nicht. Gibt es andere Auslöser äußerer Hüften für diese Schmerzen? Nö, eigentlich nicht. Oder gibt es bestimmte lindernde Faktor? Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also, ich merke das ja nicht die ganze Zeit. Es tut nicht die ganze Zeit weh. Okay. Und haben Sie das bemerkt, dass Sie in der letzten Zeit abgenommen oder zugenommen haben? Ja, tatsächlich habe ich abgenommen. Mir schmeckt so gar nicht, ne? Ich habe so gar keinen Appetit. Und ja, jetzt bin ich natürlich auch alleine und dann mag man nicht kochen und nicht essen. Und ich habe 6 Kilo abgenommen im letzten halben Jahr. 6 Kilo in den letzten 6 Monaten. Und Sie haben weniger Appetit. Ich habe Und ja, haben Sie keinen das Appetit. bemerkt, dass Ihr Bauch größer geworden? Das ist mir nicht aufgefallen, nein. Haben Sie Darmbeschwerden? Nein. Okay, Ihre aktuellen Beschwerden habe ich alles notiert, glaube ich. Ich möchte fragen, ob Sie irgendwelche Vorerkrankungen haben. Ja, also an der Prostata habe ich es, ne? Das ist schon seit 10 Jahren, deswegen muss ich nachts auch oft mal auf die Toilette. Dann nehme ich auch irgendwelche Tabletten, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Haben Sie die Ne? Medikamentenliste dabei? Nee, die Liste habe ich jetzt nicht mit. Nee. Wie viel Mal nehmen Sie diese Tablette für Die nehme ich Prostata? einmal am Tag. Und Und bitte? äußere Prostata haben Sie etwas anderes? Ja, der Blutdruck ist auch ein bisschen hoch. Dann nehme ich so Tabletten, die heißen Concor, da nehme ich eine am Morgen. Wie heißt die Tablette? Könnten Sie wiederholen? Concor heißt die Tablette, Concor 50. Concor 50. Okay. Einmal pro Tag? Ja. Und dann habe ich im linken Auge habe ich auch Probleme, da habe ich grauen Star, da muss ich regelmäßig Augentropfen nehmen. Haben Sie schon mal deswegen operiert worden? Nee, ich will mich nicht operieren lassen, weil gar nichts. Nee. Aber Ich bin natürlich schon operiert worden. Ja, als Kind habe ich den Blinddarm rausbekommen. Und dann hatte ich vor 10 Jahren mal eine Bandscheibenoperation. Und jetzt, ne, hatte ich wieder einen Bandscheibenvorfall vor 3 Jahren, aber ich will es nicht nochmal operieren lassen. Das ist so unangenehm und ach, ich bin da schon so alt, da will ich nichts mehr machen lassen. Okay, ich verstehe. Sie wurden zweimal operiert. Okay. Nein, ich hatte noch vor noch längerer Zeit, ja, ist schon 20 Jahre her, da ist mal die Gallenblase entfernt worden. Okay, vor 20 Jahren Gallenblasenentfernung. Sind diese Operationen komplikationslos verfahren? Ja, da war eigentlich nichts Besonderes. Okay. Sind Sie gegen etwas allergisch? Ja, ich habe zwei Sachen, wo ich aufpassen muss. Das eine ist Novalgin. Das darf ich nicht nehmen. Und ich habe auch eine Jodallergie. Was passiert, wenn Sie mit Normalgen begegnen? Ja, wenn ich das einnehme, dann kriege ich halt mit einmal schlecht Luft und ich kriege auch so ein Hautjucken. Okay. Und mit Jod, was ist passiert mit Jod? Ja, da kriege ich auch so einen Ausschlag auf der Haut. Nur Ausschlag, keine Luftnot. Okay. Herr Simon, gibt es irgendwelche wichtigen Erkrankungen in Ihrer Familie? Bei Ihrem Vater Ja. oder bei Ihrer Mutter? Ja, mein Vater, der hatte halt einen Herzinfarkt. Der ist 74 Jahre alt geworden, also so alt, wie ich jetzt bin. Und meine Mutter, die ist mit 72 an Brustkrebs gestorben. Es tut mir leid. Und haben Sie Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Wohnen Sie allein, Herr Simon? Ja, ich wohne alleine. Meine Frau ist gestorben und meine Töchter gehen alle ihre eigenen Wege. Haben Sie Kinder? Ja, drei Töchter habe ich. Sind Sie gesund? Die sind alle gesund. Ja, so viel ich weiß, Und ja. Herr Simon, trinken Sie regelmäßig Alkohol? Ja, also Alkohol würde ich jetzt nicht sagen, aber so abends ein Fläschchen Bier, das trinke ich wohl, ja. Abends ein Fläschchen Bier. Eine Flasche Bier, ja. Und mit Drogen haben Sie nichts zu tun, nehme ich mal an. Nein. Also dafür bin ich zu alt. Ja, okay. Ich möchte noch etwas über Ihre aktuelle Beschwerden fragen. Haben Sie Schluckbeschwerden? Schlucken ist mir eigentlich nicht aufgefallen, nein. Oder Heiserkeit? Ja, manchmal bin ich morgens so ein bisschen heiser, aber das geht dann im Laufe des Tages weg. Okay. Und haben Sie irgendwelche an in Ihrem Körper Lymphknoten bemerkt? Lymphknoten? Keine Ja. Ahnung. Nö. Haben Sie nicht bemerkt? Weiß ich nichts von. Okay. Okay, Herr Simon. Ich glaube, dass wir alles gesprochen haben. Möchten Sie etwas hinzufügen? Ah, ich wüsste jetzt halt nur ganz gerne, was man gegen den Husten machen kann. Und ja, dass es mir wieder ein bisschen besser geht. Aber ich sage gleich, operieren lassen will ich mich nicht. Ne? Ja, Das, Sie brauchen nicht ne? operiert werden. Ja. Ja. Zuerst möchte ich ein paar Vitalparameter überprüfen. Wenn alles stabil ist, dann möchte ich ein paar körperliche Untersuchungen und ein paar Laboruntersuchungen durchführen. Wenn wir Okay. Ergebnisse bekommen, wir können widersprechen. Das klingt vernünftig, ja. Okay, dann warte ich. Okay. Bitte warten Sie hier, ich komme wieder. Sehr gut. Haben Kollegen noch Fragen? Erst einmal, ich spreche meine Denken. Ich finde, es war eine hervorragende Besprechung. Würde ich auch so Ja, sagen, ja. sehr gut. Okay. Haben Kollegen andere Fragen? Ich brauche ein paar Minuten für... Alles gut, ja. Was denken Sie, Frau Gerschild, diese Anamnesegespräch? Das war super. Ja. Also sehr stringent und Fieber hat sie gefragt. Ja. Genau, Frau Ärztin hat alles gefragt. Sehr schön. Ja, wirklich. Nee, das war echt super. Und auch sprachlich wirklich ausgesprochen gut, ja. Sehr gut. Danke, hoffentlich. Ich glaube, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, ein Mainzer Fall. Nein, es ist zweite, diese. Bitte? Diese Simulation vorher zwei oder dreimal gehabt. Ja, aber sie kommt aus Mainz. Der Fall kommt aus Mainz. Ja. Ne, da habe ich das. Ja, ich habe die. Richtig, zweimal schon gemacht, ja. Sie haben ein Gedächtnis, das ist unglaublich, ja. Vielleicht machen Sie auch Strichliste, wer weiß. Können wir anfangen, Arzthasgeschichte, Ayşe? Ja, einen Moment, ja. Okay. Auf dieser analytischen Angabe gehe ich an Herzinsuffizienz aus. Einen Moment. Ich muss mit Oberarzt sprechen. Guten Tag, ja. Frau Oberärztin. Ja, klar. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen und wenn Sie Zeit hätten, würde ich gerne ihn vorstellen. Gut. Ja, Herr Simon ist 74 Jahre altiger Patient. Er hat sich bei uns wegen seit schon lange dauernder Luftnot, Dyspnoe und Tachykardie und Husten vorgestellt. Diese Beschwerden sind schon lange bei ihm, aber in der letzten Zeit sind diese Beschwerden schlimmer geworden. Er hat häufig Hämoptyse gehabt. Und er hat Schwierigkeiten, besonders beim Treppen hochgehen. Er hat Dyspnoe und er hat Angina pectoris, manchmal erlebe er. Und er hat Fatigue seit ein paar Monaten. Entschuldigung. Ja. In der vegetativen Anamnese beschwert er über Schlafstörungen. Er kann nicht wegen Nokturie und wegen Husten nicht gut schlafen. Er muss mit zwei Kissen schlafen. Deswegen hat er, trotzdem hat er schlechte Schlafqualität. Und er beschwert über Appetitlosigkeit seit 6 Monaten. Und in den letzten 6 Monaten hat er 6 Kilo abgenommen. Er hat an Vorerkrankungen über Prostata-Hyperplasie erzählt. Seit 10 Jahren leidet er an Prostata-Hyperplasie und dagegen nimmt er eine Tablette ein, aber er erinnert an den Namen des Tablettes nicht. Außerdem leidet er an arterieller Hypertonie seit lange. Deswegen nimmt er Concor 50 Milligramm einmal pro Tag. Und er hat Katarakt auch, deswegen benutzt er Augentropfen. Er wurde 3-mal operiert. Als Kind wurde er wegen Appendix operiert. Vor 10 Jahren wurde er wegen Bandscheibenvorfall operiert. Und vor 20 Jahren wurde er wegen Cholecystitis operiert. Er leidet an, seit 3 Jahren leidet er auch wieder an Bandscheibenvorfall, aber er will nicht wieder operiert werden. Ja, richtig, gut. Ja. Er ist gegen Novalgin und Jod allergisch. Die Novalgin-Allergie äußert sich mit Anaphylaktik-Reaktion und mit Jod äußert diese Allergie mit Exanthem aus. In der Familiengeschichte gibt es bei dem Vater Herzinfarkt und bei der Mutter gibt es Brustkrebs. Beide sind gestorben. Er hat keine Geschwister. Herr Simon raucht seit mehr als 40 Jahren. Früher hat er viel geraucht, 1,5 Päckchen pro Tag. Seit 10 Jahren raucht er 1 oder 2 Pfeifen. Er trinkt jeden Abend eine Flasche Bier. Er hat keinen Kontakt mit Drogen. Ja, haben Sie Fragen? Nein. Was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, als Verdachtsdiagnose denke ich über Herzinsuffizienz. Aha. Und was wäre differenzialdiagnostisch noch möglich? Als differenzialdiagnostisch käme Lungenembolie oder Tuberkulose in Betracht. Oder was? Tuberkulose. Ah ja, okay. Haben Sie noch eine weitere Alternative? Ja, Bronchialkarzinom kommt auch genau. In Betracht. Ja, diese sind meine differenzialdiagnostische Themen. Ja, und was würden Sie jetzt diagnostisch mit dem Patienten anstellen? Ja, ich habe zuerst die Vitalparameter überprüft, alles war stabil und ich möchte jetzt körperliche Untersuchungen durchführen. Worauf achten Sie da besonders? Ja, ich muss zuerst Inspektion machen, zum Beispiel Schwellungen am Beine oder Pallor. Blässigkeit. Blässe? Ja, Blässe kann ich sehen. Und ich kann die Dyspnoe auch sehen, wenn der Patient jetzt hat. Und ich werde die Herz, ich werde das Herz abhören, auch die Lungen abhören. Genau. Und das Bauch abtasten, ob es eine Vergrößerung von Leber oder Milz hat. Genau. Ja. Ja. Oder okay, was machen Sie weiter? Ja, ich werde Blutuntersuchungen durchführen, Hyperlaboruntersuchungen durchführen. Ja, was untersuchen Sie da im Einzelnen? Ja. Blutbild, CRP, Blutsenkungsgeschwindigkeit und BNP für Herzinsuffizienz würde ich machen. Ah ja. Und was würden Sie noch labortechnisch untersuchen? Leberfunktion testen und Nierenfunktion testen. Ja, ich meine jetzt unabhängig vom Blut, von der Blutuntersuchung. Ah ja, ich würde Röntgenaufnahme durchführen. Ich bin noch im Labor eigentlich. Ah, im Labor. Ah ja, ja. Auswurf Untersuchungen. Ja, genau. In die Zytologie, ne? Ja, Zytologie, ja. Ja, ja, genau. Ja, ob es ein Bronchialkarzinom gibt oder nicht, ja. Genau, ja. Und gut, und was machen wir dann apparativ weiter? Ja, Röntgenaufnahme würde ich durchführen. Ich kann sehen, ob es Vergrößerung von Herz gibt oder ich kann die Situation von Lungen sehen. Ja, und ich kann eine Echokardiographie durchführen. Ich kann die Funktion von dem Herz richtig sehen und auch EKG, mit EKG kann ich sehen, ob es eine Vergrößerung im Herz gibt. Und wenn sich jetzt das Herz gar nicht als das Problem rausstellt, wenn das Herz eher unauffällig ist? Ja, ich kann auf Lungen, ich kann mich auf Lungen konzentrieren. Ob es eine Pleuralergus gibt, kann ich sehen. Ja, und was kann man da noch für eine weitere komplexe Diagnostik machen? Weitere komplexe Diagnostik. Ja, ich kann auch Computertomographie durchführen. Ja, genau. Ja, Bronchoskopie auch kann ich durchführen. Genau, mit Gewebeprobe, ne? Ja, mit Gewebeprobe, ja, Biopsie. Ja, und dann wissen wir ganz genau, ob da was sitzt oder nicht, ne? Genau. Okay, Entschuldigung. Dieser Patient hat Schnupfen. So. Gute Ja, Besserung. tatsächlich war es das Bronchialkarzinom. Oh ja. Ja, tatsächlich war es das Bronchialkarzinom. Wobei, vielleicht habe ich das auch nicht gut genug gespielt, weil ich nicht genug gehustet habe, ja. Kann sein. Das Problem kann von mir auch sein. Ja, Sie haben sich ein bisschen auf die Luftnot beim Treppensteigen, sind Sie Ja. ein bisschen eingefahren, ne? Ja. Und aber gerade dieser blutige Auswurf und eigentlich auch die Raucheranamnese, die ja schon ein Ja, bisschen darf krass man. ist, spricht natürlich schon dafür. Und natürlich auch, dass der Patient so ein bisschen desinteressiert ist eigentlich an seinem Gesundheitszustand, ja. Der achtet ja nicht so besonders gut auf sich, ne? Und nee, die Nyktorie hat er ja auch Prostata, wegen der wegen Prostata, Prostata, ja, ne? seit lange. Ja, das hat nichts damit zu tun. Aber genau, ne? Also der Gewichtsverlust spricht natürlich schon für eine Karzinomgeschichte und klar, was würde man dann jetzt, wenn sich das bestätigt, würde man natürlich noch was machen? Man muss zuerst die Stufen, die Karzinom einstufen. Ja, und was würde man sicherlich noch machen, wenn man weiß, dass da was ist, wenn das Lungenkarzinom positiv ist, wonach würde man sicherheitshalber noch gucken? Ob es irgendwo andere Krebsgewebe gibt. Ja, wie nennen wir das? Metastas. Ja, genau. Also würde man noch mal ein MRT oder CT machen zur Metastasensuche, ganz genau. Ja. Also, Sie könnten morgen Ihre Prüfung machen. Ja, aber ich muss zuerst die Verdachtsdiagnose gut wissen. Ja, aber es geht ja nicht um eine Fachprüfung, es geht um die Sprache. Und Ja. Sie haben sowohl die Anamnese wirklich sprachlich sehr schön gemacht, als auch den Bericht. Ich wüsste nicht, was man daran verbessern könnte. Das ist wirklich Danke. super gewesen, ne? Danke sehr. Und ich habe mich als Patient auch sehr gut aufgehoben gefühlt und Sie haben auch sehr vollständig den Oberarzt über den Patienten informiert. Ja? Wie lange lernen Sie schon Deutsch? Entschuldigung, Wie wo? lange sprechen Sie schon Deutsch? Seit 3 Jahren. Ja, super. Nee, Sie sind wirklich also sprachlich sehr, sehr sicher unterwegs und ich denke mal, da haben Sie keine Sorgen. Hoffentlich. Vielen Dank für all Ja, die Hilfe.